sehr verwunderlich. Ja, genau. Du hast hier so ein Plakat, da steht drauf, auch hier leben Menschen. Was bedeutet das? Ja, also ich komme ja aus dem Hamburger Süden, genauer aus Wilhelmsburg. Und wir haben hier das Gefühl, dass der Senat uns hier als Menschen zweiter oder dritter Klasse sehen, weil die wieder, also es sollen wieder, es soll nochmal eine Autobahn gebaut werden, die Reichsstraße soll verlegt und vergrößert werden. Das würde heißen, dass es hier noch mehr Lärm und Feinstaub gäbe und es zu einer Zerschneidung des Stadtteils käme. Und das möchten wir nicht. Und wir haben immer noch im Süden das Gefühl, dass wir nicht anerkannt werden, dass auch Wilhelmsburg als Stadt, als Wohnort, der wunderschön ist, nicht anerkannt wird. Das ist halt mehr so als Transitort für den Hafenverkehr. Definitiv, dass es sich am Hafen und an der Hafenwirtschaft orientiert, überhaupt an Vermarktungsmechanismen und dass hier Menschen wohnen, leben, arbeiten und auch gerne hier wohnen, das wird nicht gesehen. Und was bedeutet die Zerschneidung des Stadtteils? Der Stadtteil ist schon zerschnitten und das würde sich durch die neue Autobahnpläne noch weiter manifestieren. Außerdem sehe ich persönlich auch, also ich sehe die IBA sehr kritisch, in diesem Falle, was die Autobahn betrifft, würde ja diese Pläne, meine ich, yeah, die Reichsstraße würde ja verlegt und es würden wirklich sehr schöne Grundstücke auch in der Wilhelmsburger Mitte dadurch entstehen, aber das käme nicht den Ur-Wilhelmsburgern und Ur-Wilhelmsburgerinnen zugute, sondern denen, die hier neu hinziehen sollen. Das heißt, und das sehen wir nicht ein. Das heißt, man baut eine schöne neue Mitte und der Rest ist egal? Oder, so ein Gefühl habe ich insbesondere für Kirchdorf, Kirchdorf Süd. Yeah. Ich selber arbeite in Kirchdorf Süd und dieser Stadtteil hat 6.000 Einwohner würde dann von drei Seiten von Autobahnen umgeben werden. Und das wäre gerade für diesen Stadtteil eine Katastrophe. Und wie nimmst du die Stimmung in Kirchdorf Süd wahr? In Kirchdorf Süd ist es... Was die Autobahn betrifft? Ja, das ist leider so, dass die Leute viele andere Probleme haben dort. Ja. Und dass sie sich nicht so artikulieren. Hier auf der Demo habe ich nicht so viele aus Kirchdorf Süd gesehen, ja, aber da muss ich auch dazu sagen, dass sie wirklich andere Probleme, oft Überlebensprobleme haben, ja, und dass sie sich dann so für eine weitere Autobahn auch nicht interessieren, sondern eher, ja, wie kriege ich am nächsten Tag meine Kinder satt? Also, war das klar? Was sind das für Probleme? Wie kriege ich meine Kinder satt? Also, ja, das sind ganz klar finanzielle Probleme, ja, die haben. Sie haben Probleme mit, also insbesondere, weil es keine Arbeit gibt. Ja. Keine Arbeit für die Leute, die dort wohnen. Und das ist bei den Hartz-IV-Sätzen wirklich sehr schwer, sich damit über Wasser zu halten. Das heißt, die Zerschneidung des Stadtteils wird auch ein bisschen einfacher dadurch, dass die Leute so viele andere Probleme haben und sich nicht wenig Ressourcen in Kirchdorf Süd, ja, in Kirchdorf Süd. Ich möchte mal böse behaupten, das darf ich heute an Halloween. Frau Heiduck sieht auch keine Wähler in Altkirchdorf und Kirchdorf Süd. Yeah. Also Frau Heiducks Klientel sitzt dann irgendwo anders, aber nicht hier. Und so habe ich das Gefühl, yeah, sie kann es mit solchen Milieus, ja, auch so machen. Und du glaubst, dass es auch so kalkuliert ist? Das kann ich nicht sagen, dazu stecke ich nicht drin. Ja, okay. Aber es scheint mir, das scheint mir um sowas zu gehen. Ich denke auch, dass die Hafenwirtschaft eine sehr zentrale Rolle spielt und dass, ja, sie sehr mächtig ist in Hamburg. Auch diese ganze, ich sag mal, Betonfraktion, die immer noch mehr Autobahnen bauen wollen, wo ich ja eigentlich so eine Urgrüne bin, ja, aber nicht in der Partei, aber wo ich eigentlich sage, wann wird eigentlich weniger Auto gefahren, wann werden auch weniger Güter transportiert, wann wird weniger konsumiert, weil ich finde, das muss in diese Richtung gehen. Wir hatten vorhin ein ganz interessantes Gespräch, in dem einer gesagt hat, die Lieblingsidee von dieser Stadtentwicklung, dieses Senates, wäre, wenn sie eine schicke, aufgeschickte Innenstadt hätten oder aufgeschickte Stadtteile mit Autobahnanschluss. Das habe ich noch nicht gehört. Ja, dass man das gar nicht mehr so heißt, dass man schon da wohnt. Ich habe mich gar nicht gefragt, ob sie meine Jacke darf. Sie hat gefroren, dann darf sie die Jacke. Das heißt, dass die das gar nicht als Widerspruch sehen, dass dass sozusagen hier eine Autobahn gebaut wird, das Krach für die Leute bedeutet, die hier wohnen und Belastungen. Und aber dass gleichzeitig sozusagen die Wilhelmsburger Mitte gebaut wird, die sozusagen das, die schöne neue Welt repräsentiert. Ja. Und das, was ich daran eigentlich ganz witzig finde, ist... Bella, ich gebe gerade ein Interview. Ganz kurz. Das, was ich daran eigentlich ganz witzig finde, ist diese Vorstellung. Das ist so eine 50er-Jahre-Vorstellung, weißt du, als sie noch über die Alster so eine vierspurige Autobahn bauen wollten. Oder durch auf jeden Fall, ja. Ist das auf jeden Fall ein Dinosaurier, sozusagen. Eine Dinosaurier-Idee. Eigentlich macht die IBA seit 5 Jahren so eine Politik, ja, die schöne neue Stadt und ganz andere Entwicklungen als in der städtebaulichen Moderne und so, ne? Und jetzt bauen sie so eine schicke neue Innenstadt mit Autobahnanschluss. Ja, aber das ist die Rolle der IBA durchblicke ich da nicht. Ob sie wirklich das auch kritisch sehen und sich nur nicht dazu äußern. Oder ob sie das wirklich mit einkalkulieren. Weil wir haben ja auch versucht, die IBA nach Kirchdorf Süd zu bekommen, mit wirklich guten Projekten, und es ist uns nicht gelungen. Und wir haben wirklich den Eindruck, dass es zum Beispiel da eine Mauer gibt, dass die IBA mit Kirchdorf Süd, das ist IB, auch so nicht arbeiten will. Ne? Kann es sein, aber dass sie damit einfach nichts anfangen können? Weil ich weiß es nicht. Es ist eigentlich schade, weil es gibt Großwohnsiedlungen in... Bitte? Ja, es gibt Großwohnsiedlungen auf der ganzen Welt, mit verschiedenen Problematiken und sich mal diese Problematik anzugucken, wäre ja spannend. Ja. Hey Leute, ich bin ja am Interview geben. Also was ich noch interessant finde, das habe ich jetzt gerade vergessen. Du schneidest das doch IBA, zusammen. Dass die IBA, irgendwie müssen wir mal gucken, dass die IBA in Kirchdorf Süd nicht ist und es aber eigentlich gerade interessant wäre, mit solchen Großwohnsiedlungen sich zu gucken, was man... Genau. Also was ich jetzt nochmal interessant fand als Widerstand war, dass die Künstler und Kulturschaffenden sich jetzt sozusagen geäußert haben, auch in einem Manifest, das heißt Unter Geiern. Und da haben sie gesagt, dass es ganz viele künstlerische Projekte in Wilhelmsburg gibt, die aber nur noch, also es ist nur noch Kunst in Wilhelmsburg finanziert durch den Senat, damit dieser Stadtteil aufgewertet wird und eine Marke wird. Und in anderen Stadtteilen gibt es dann gar keine Gelder mehr für Projekte. Und da kann ich als Wilhelmsburgerin sagen, dass wir natürlich auf sowas schön pfeifen können. Also wir brauchen hier auch keine Künstler und Künstlerinnen, die da hier hinkommen, weil es gerade hier das Geld gibt. Wir brauchen Leute, die wirklich diesen Stadtteil lieben und anerkennen und dann da arbeiten. Aber das wäre auch nochmal ein interessanter, da mal in dieses Untergeiern zu gucken, weil... Wie nimmst du denn die Kunstprojekte wahr, die in Kirchdorf Süd gelaufen sind? In Kirchdorf Süd, ja. Gab es ja so ein bisschen was, glaube ich. Aber alles gut gemeint, weißt du? Ja. Ich muss dir ehrlich sagen, es gibt da, glaube ich, hätte das Projekt, dieses Geld lieber anderen gegeben. Es gibt da Leute, die arbeiten seit 15, 20 Jahren dort. Die kämpfen teilweise mit ihren Einrichtungen auch ums Überleben. Und dass man das besser dahin gegeben hätte. Weil du musst, wenn du Leute künstlerisch aktivieren willst, brauchst du eine, du musst die kennen. Klar. Ich sag immer, man muss Bus fahren und HVV fahren in Wilhelmsburg, um an die Leute ranzukommen. Man muss mit denen reden. Ich habe selber in Kirchdorf Süd gewohnt. Das heißt, ich habe einen Zugang zu den Leuten. Aber wenn das so kurzfristig ist, finde ich, dass das nicht sehr nachhaltig ist. Ach ja, das habe ich aber.